Deutschlandfunk, Medias Res. Facebook, wir haben es eben schon mal gehört, ist ein Global Player, an dem die Medienhäuser nicht mehr vorbeikommen, wenn sie in der Netzgemeinschaft wahrgenommen werden wollen. Deshalb war die Überraschung für Facebook-User in der Slowakei, Bolivien, Sri Lanka und drei weiteren Ländern seit letzter Woche groß und sorgte für Irritationen. Denn ihr Newsfeed hat sich verändert. Wie? Die Nachrichten der heimischen Zeitungen und anderer Nachrichtenquellen fehlten plötzlich. Adam Mosseri, der Chef des Facebook-Newsfeeds, spricht von einem Experiment in 6 ausgewählten Ländern. Martin Giesler schreibt dazu in seinem Social Media Watchblog das Ende des universellen Newsfeeds. Die FAZ Online spricht von einem Versteckspiel mit den Zeitungen. Wie dramatisch ist denn nun dieses Facebook-Experiment tatsächlich? Diese Frage stellte ich Martin Giesler. Das Facebook-Experiment ist in den Ländern tatsächlich ziemlich dramatisch. In Deutschland bislang halt nicht zu beobachten, dass es ähnliche Tests gibt. Aber in diesen 6 ausgewählten Ländern ist es in der Tat vom Ergebnis her so, dass die Reichweiten von den Seiten der entsprechenden Medienunternehmen oder von den anderen prominenten Facebook-Seiten bis zu 80% einbrechen, weniger Sichtbarkeit bekommen, weniger Engagement mit dem Nutzer vorweisen können. Und das sind eklatante Zahlen, die wirklich eine Sprache für sich sprechen. Die Nachrichten sind ja nicht ganz verschwunden dort. Facebook will ja für Nachrichten in einem öffentlichen Feed sorgen und den zur Verfügung stellen. Das macht Snapchat ja jetzt schon mit Discover. Warum ist dieses Facebook-Experiment trotzdem pikant? Das Experiment ist deswegen so pikant, weil Nachrichten eigentlich auf Facebook in aller Regel ein Beiprodukt sind, zumindest in der westlichen Welt, und Nachrichten sozusagen in dem Newsfeed der einzelnen Nutzer zwischen den ganz normalen Postings von Freunden und Bekannten mit auftauchen. In den ausgewählten Ländern ist es aber durchaus so, dass die Medienlandschaft dort ganz anders strukturiert und aufgestellt ist und Facebook da in der Tat eher eine Möglichkeit bietet, eben auch an alternative Informationen zu gelangen, eben an alternative Websites zu kommen. Und wenn dort eben diese Postings von den entsprechenden Websites auf einmal nicht mehr auftauchen im regulären Newsfeed, sondern der Nutzer sozusagen an einen separaten Platz gehen muss, dann hat das schon gravierende Auswirkungen für die Sichtbarkeit eben dieser alternativen Informationen. Und es ist eben nicht so, dass der Nutzer ohne weiteres dann sich eben mal kurz dorthin klickt, um halt zu schauen, ach Mensch, was gibt's denn eigentlich gerade sozusagen in den Medien, was passiert in den Nachrichten, sondern da ist der Nutzer schon in allererster Linie ein Gewohnheitstier, macht Facebook auf, schaut in den Newsfeed und findet dort eben keine Nachrichten aktuell. Sie haben gerade gesagt, in den betroffenen Ländern hat es eine besonders große Relevanz, dass die Nachrichten nicht mehr auftauchen, weil das natürlich auch Länder sind, die nicht gerade ganz oben stehen, was Pressefreiheit angeht. Hat das dann also zum Beispiel in Deutschland oder in westlichen Ländern, hätte es eine ähnliche Relevanz, wenn es hier auch eingeführt würde? Also es hätte eine andere Relevanz. Es hätte nämlich die Relevanz, dass Medienunternehmen massiv aufstöhnen würden, weil sie sehr von dem Traffic, den sie über Facebook bekommen, also von den Verlinkungen, die dort stattfinden, auf ihre eigenen Publikationen abhängig sind. Es ist eben so, dass Facebook tatsächlich wahnsinnig viele Nutzer sozusagen aus dem Newsfeed nach wie vor auf die Programme, auf die Artikel, auf die Videos von den Medienanbietern hinleitet. Und wenn diese eben jetzt in einem anderen Feed stattfinden und dementsprechend nicht mehr so massiv nachgefragt würden, dann ist das in Deutschland für mein Dafürhalten in allererster Linie ein wirtschaftliches Problem für Medienunternehmen und nicht so sehr eine Frage von Informationsfreiheit. In Deutschland haben wir dann doch ein etwas anderes Medienmenü. Da spielt Facebook mit Blick auf News eher eine nachgelagerte Rolle. Da sind tatsächlich Nachrichten im Newsfeed eher ein nettes Add-on, etwas, was Schönes, wo man auch drauf gestoßen wird, wo natürlich auch Medienunternehmen versuchen, Aufmerksamkeit der Nutzer mit abzugraben, aber eben nichts, was eine vergleichbare Relevanz hätte wie in den entsprechenden Ländern. Wie hat denn Facebook jetzt reagiert eigentlich? Weil die User haben sich ja sozusagen gemeldet auch, also haben dagegen protestiert. Facebook hat zunächst einmal klar gemacht, wer sozusagen der Herr im Ring ist, nämlich Facebook selbst und alle Medienunternehmen, die auf Facebook Inhalte lancieren, egal ob nun in Sri Lanka oder in Deutschland, sind abhängig davon, welche Spielregeln Facebook setzt. Und wenn Facebook sich ausdenkt, dass es eben ein entsprechend neues Produkt geben sollte, was vielleicht dann wiederum zu einer höheren Verweildauer der Nutzer führt, weil sie eben vielleicht nicht mehr so massiv mit irgendwie institutionellen Anbietern in ihrem eigenen Newsfeed überflutet werden, sondern vielleicht wieder mehr Postings von eigenen Freunden entdecken, dann haben erstmal die Anbieter, die sozusagen Facebook ja nutzen wollen, zu einem eigenen Zweck, nämlich um eben Menschen, User, Zuschauer auf ihre eigenen Marken aufmerksam zu machen, das Nachsehen. Und das ist für mein Dafürhalten auch völlig legitim, weil Facebook ist ein privatwirtschaftlich aufgestelltes Unternehmen und ist in allererster Linie für mein Dafürhalten eigentlich den Nutzern verpflichtet, in vielerlei Hinsicht, im Guten und im Schlechten natürlich, und nicht so sehr den Medienunternehmen. Danke an Martin Giesler vom Social Media Watchblog für diesen Blick auf das Facebook-Experiment in 6 verschiedenen Ländern, in denen die Nachrichten aus dem Newsfeed verschwunden sind.